gefallen mit 22 Jahren im Ostfeldzug, unser einziger Sohn. Bescheiden wie damals die Paten waren, auch diese der Dankbarkeit letzter Lohn. Das Sturmabzeichen, die Nahkampfspange, das Kreta-Band und das EK-2. Wer fragt heut nach solchen Dingen schon lange? Lass Totes tot sein, das ist vorbei. Ei, wirklich vorbei ist der Menschengedächtnis, so niederträchtig, so jämmerlich kurz. Ist ganz schon vergessen das große Vermächtnis der deutschen Jugend seit Deutschlands Sturz. Ich will es nicht glauben, das Lumpentreiben von heute kann nicht der Schlusspunkt sein. Was groß war, wird groß auch in Zukunft bleiben und Opfermut wieder und Würde verleihen. Ich weiß es gewiss, was sich hingegeben, in Treue wird Kraft, die das Weltall umkreist. Auch Deutschland, mein Deutschland, wird sie erleben, die Wiedergeburt im Opfergeist, die Wiedergeburt im Opfergeist.